Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. In die Arbeit gehen und seinen Job machen, das ist die eine Sache. Einer Partei angehören und sich in der Freizeit politisch zu engagieren, das ist die andere. Normalerweise. Der radikalen Erlass 1972 hat das geändert. Plötzlich durften manche nicht mehr als Lehrer arbeiten. Andere haben ihre Anstellung als Postboten verloren. Das schwere Chemie- und Biologiestudium liegt hinter ihm. Das Fach Ethik hat er noch dazugenommen. Zwei Staatsexamen hat er bestanden. Und jetzt liegt ein ganzes Berufsleben vor ihm. Er will Lehrer am Gymnasium werden. Den Schülern etwas über das Wesen der Welt erklären. So sein Traum. Aber er darf nicht. Es war natürlich schwierig, ja. Allerdings muss man sehen, ich war ja aus dieser linksradikalen Gruppe schon draußen. Ich hatte dann Anhörungen, in denen ich meine Verfassungstreue nachweisen musste. Ich bin sozusagen jetzt ein staatlich anerkannter Verfassungsfreund. Winfried Kretschmann, der hier in einem SWR-Fernsehinterview 2012 seinen holprigen Start ins Berufsleben schildert, hat es zum Regierungschef in Baden-Württemberg geschafft und ist der erste grüne Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik. Höher kann man im Staatsdienst kaum aufsteigen. Doch Mitte der 70er Jahre sieht es so aus, als stecke Kretschmann in einer Sackgasse. Der Grund? 1973 bis 1975 engagierte er sich als Student im Kommunistischen Bund Westdeutschland und zeigte offen Sympathien für die Ideen des Maoismus. Er gehört aber keiner verbotenen Organisation oder Partei an. Trotzdem ist die Aufnahme in den Staatsdienst als Gymnasiallehrer damit unmöglich. Denn die noch junge Bundesrepublik will Anhänger radikaler politischer Ideen aus dem Staatsdienst fernhalten. Ende der 60er Jahre waren extrem linke und sogar radikal linke Ideen beliebt bei jungen Menschen. Um etwas grundlegend in Deutschland zu verändern, wird von ihnen der sogenannte Marsch durch die Institutionen ausgerufen. Das heißt, der Staat und die Gesellschaft sollen von innen heraus verändert werden. Wichtige Berufe wie Lehrer, Richter, Bürgermeister sollen nach und nach durch linksdenkende Menschen besetzt werden. Unterdessen wird in Bonn erstmals ein Sozialdemokrat Bundeskanzler und verkündet sogleich einen Richtungswechsel in der Politik. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen, die nicht mit den Hypotheken der Älteren belastet sind und belastet werden dürfen. Diese jungen Menschen müssen aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft Verpflichtungen haben. Willy Brandt, der bei seinem Kampf im Widerstand gegen den Nationalsozialismus öfter mit Kommunisten zusammengearbeitet hat, macht schon 1969 zu Beginn seiner Amtszeit klar, demokratische Erneuerung ist erwünscht. Politische Blütenträume aber, wie die der 68er Studentenbewegung, haben sich der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung anzupassen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Conradi beobachtet damals eine Furcht vor einer Radikalisierung der Gesellschaft durch die 68er-Studentenproteste. Die Angst war, dass in der Folge der 68er-Jugendrevolte nun lauter ganz linke Typen in die öffentliche Verwaltung kämen und die unterwandern würden. Und darauf hat dann die Bundesregierung mit diesem unsäglichen, unseligen, radikalen Erlass reagiert. Der Radikalenerlass oder Extremistenbeschluss wird am 28. Januar 1972 in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn gefasst. Willy Brandt und die Ministerpräsidenten der Bundesländer vereinbaren darin, dass ab sofort jeder Bewerber auf eine Anstellung im öffentlichen Dienst vom Verfassungsschutz auf seine Staats- und Verfassungstreue hin durchleuchtet werden soll. Die Landesämter für Verfassungsschutz sollen automatisch alle Bewerber überprüfen und letztendlich entscheiden, ob die Anwärter im Staatsdienst arbeiten dürfen. Eine Zugehörigkeit zu einer linken Gruppe oder Partei ist damit keine Privatsache mehr. Der Radikalenerlass trifft nicht nur Bewerber für eine Stelle im öffentlichen Dienst, auch schon verbeamtete Lehrer werden vom Verfassungsschutz überprüft. Wie zum Beispiel die Lehrerin Dorothea Vogt aus Jever. Seit 1972 hatte sie Deutsch und Französisch an einem Gymnasium in Niedersachsen unterrichtet. Seit 1979 als Beamtin auf Lebenszeit. 7 Jahre später wurde Dorothea Vogt aus dem Schuldienst entfernt, wegen ihrer Mitgliedschaft und Tätigkeit in der DKP, der 1968 gegründeten Deutschen Kommunistischen Partei. Ihre Beschwerden und Klagen vor Gericht gegen die Entscheidung hatten keinen Erfolg. Sie steht nun plötzlich vor dem Scherbenhaufen ihrer beruflichen Karriere. Es ist natürlich klar gewesen, dass ich in der Öffentlichkeit auch für die Deutsche Kommunistische Partei aufgetreten bin. Natürlich in meiner Freizeit und außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrerin. Ich war aktiv in der antifaschistischen Arbeit und ich war aktiv in der Friedensbewegung. Dennoch ist ja die DKP eine zugelassene, nicht verbotene und sehr legal organisierte und arbeitende Partei gewesen. Ebenso hat die außerparlamentarische Friedensbewegung, die antifaschistische Bewegung immer auf dem Boden des Grundgesetzes gearbeitet und ich selber habe meine Arbeit auch nie anders verstanden als im Einklang mit Recht und Gesetz dieser Deutschen Republik. Besonders befremdlich ist für Dorothea Vogt und für alle anderen Betroffenen, dass sie die Akten, die der Verfassungsschutz über sie geführt hat, bis heute nicht vollständig zu Gesicht bekommt. Die Verfahrensakten von damals werden auch heute noch nur großzügig geschwärzt herausgegeben. Die Frage, aufgrund welcher Kriterien sie als Verfassungsfeindin eingestuft wurde, bleibt für Dorothea Vogt bis heute unbeantwortet. Die Historikerin Alexandra Jäger hat sich intensiv mit dem sogenannten radikalen Erlass von 1972 und den Betroffenen von damals auseinandergesetzt. Aus heutiger Sicht ist der Extremistenbeschluss der Ministerpräsidenten von damals juristisch mehr als heikel. Denn im Grundgesetz ist das sogenannte Parteienprivileg verankert. Parteien sind nämlich keine beliebigen Vereine, sondern sehr wichtige Institutionen für das politische System der Bundesrepublik. Nur das Bundesverfassungsgericht darf darüber urteilen, ob eine Partei verfassungsfeindlich ist und Verbote aussprechen. Demnach steht es auch jedem Bürger, also auch Beamten, frei, sich in zugelassenen Parteien zu engagieren. In den 50er und 60er Jahren hatte die Hamburger Verwaltung beispielsweise noch gesagt, dass sie von der Gültigkeit des Parteienprivilegs auch im Beamtenrecht ausgeht. Das heißt also, dass eine Ablehnung oder Nichtverbeamtung allein wegen Mitgliedschaften oder Funktionen in nicht verbotenen Parteien als nicht zulässig angesehen wurde. Insofern war das eine ganz starke rechtspolitische Zäsur mit diesem Beschluss. Dabei ist der sogenannte Radikalenerlass von 1972 eigentlich nur eine Neuauflage eines Regierungsbeschlusses unter Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem Bundesinnenminister Gustav Heinemann aus dem Jahr 1950. Der damaligen Bundesregierung ging es darum, die Bundesrepublik möglichst eng an den Westen, also vor allem an die USA, zu binden. Gleichzeitig fasst im anderen Teil Deutschlands, in der DDR, die Regierungspartei SED einen Parteitagsbeschluss, wonach kommunistische Kräfte in Westdeutschland tatkräftig unterstützt werden sollen. Adenauer und sein Innenminister fassen das als Bedrohung auf. Wer als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im Bundesdienst an Organisationen oder Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Staatsordnung teilnimmt, sich für sie betätigt oder sie sonst unterstützt, wer insbesondere im Auftrag oder im Sinne der auf Gewalthandlungen abzielenden Beschlüsse des dritten Parteitages der kommunistischen SED und des sogenannten Nationalkongresses wirkt, macht sich einer schweren Pflichtverletzung schuldig. Der sogenannte Heinemann-Adenauer-Erlass hat also schon kurz nach der Gründung der Bundesrepublik eine Laufbahn im öffentlichen Dienst von Kommunisten unmöglich gemacht. Das Parteienprivileg für diese Personen wird letztendlich dadurch ausgehebelt, dass die KPD, also die Kommunistische Partei Deutschlands, im Jahr 1956 durch das Bundesverfassungsgericht verboten wird. Ihre Mitglieder gelten damit als Verfassungsfeinde. Gleichzeitig werden in einigen Bereichen, vor allem im Justizapparat der Bundesrepublik, 90% der Beamten wieder eingestellt, die während der Nazizeit NSDAP-Mitglied waren und nach Kriegsende aus dem Staatsdienst entfernt wurden. Warum aber hat 1972 ausgerechnet die linksliberale Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt 12 Jahre später diesen Beschluss in der Gestalt des radikalen Erlasses wieder aufleben lassen? Ein Erlass, der sich in der Praxis vor allem gegen Kommunisten wendet. Ich glaube, man muss da sehen, dass die Rolle von Willy Brandt sollte man vielleicht nicht zu hoch hängen. Es war ja schließlich der Ministerpräsidentenbeschluss, wie er auch oft genannt wurde. Es waren also die 11 Regierungschefs der Länder plus Willy Brandt. Und die Federführung lag keinesfalls beim Bundeskanzler, sondern bei den Innenministern, die das im Rahmen der Innenministerkonferenz vorher beraten haben. Insofern würde ich ja die Rolle von Willy Brandt nicht zu hoch bewerten. Außerdem muss man sehen, dass es auch einige Initiativen aus den Ländern gab. Dabei fällt natürlich aber auf, das waren alles sozialliberale Regierungen. Und ja, meine Erklärung ist, dass es ganz stark eben um den Kalten Krieg ging, der Kalte Krieg als Auslöser, also die Ablehnung der DDR. Es waren auch Verfolgungserfahrungen einiger Protagonisten in Hamburg wie Bürgermeister Peter Schulz oder Schulsenator Günther Apel, die beide aus der DDR kamen, die da eine Rolle gespielt haben. Gleichzeitig muss man natürlich schon sagen, dass Willy Brandt, auch wenn er nicht federführend in dieser Sache war, dem Beschluss zustimmte. Und das glaube ich schon, weil er ihn auch richtig fand. Das hat eben auch mit der antikommunistischen Überzeugung Brandts und auch der Tradition in der SPD zu tun. Also Brandt war ja beispielsweise regierender Bürgermeister in Berlin zur Zeit des Mauerbaus. Und auch wenn er 1969 mit der neuen Ostpolitik Entspannung und Dialog mit den kommunistischen Staaten Osteuropas anstrebte, galt das eben nicht unbedingt für die Innenpolitik. Die Angst vor dem Kommunismus ist im geteilten Deutschland groß, auch auf der Seite der Sozialdemokraten. Trotzdem versucht Bundeskanzler Willy Brandt zu Beginn der 70er Jahre, zur selben Zeit, in der auch der sogenannte Radikalenerlass formuliert wird, das Verhältnis der Bundesrepublik mit der DDR durch Verhandlungen mit den Regierungen in Moskau und Ost-Berlin zu normalisieren. Für diese neue Ostpolitik wird Willy Brandt schließlich 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die deutsche Nation bleibt auch dann eine Realität, wenn sie in unterschiedliche staatliche und gesellschaftliche Ordnungen aufgeteilt ist und die auf Bewahrung des Friedens verpflichtete Politik der Bundesregierung erfordert eine vertragliche Regelung der Beziehungen auch zur DDR. Die Konservativen hatten dabei die Angst, dass Willy Brandt mit seinen Versuchen, das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander zu verbessern, zu viele Zugeständnisse an die Sowjetunion machen würde. Andere Konservative sahen in den Regierungsparteien SPD und FDP ohnehin schon ein Werkzeug des Kommunismus. Der CDU-Politiker und spätere Bundespräsident Karl Carstens war über die Verhandlungen von Willy Brandt mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev derart entsetzt, dass er die Kommunisten schon am Bonner Kabinetttisch sitzen sieht. Der Grund dafür liegt darin, dass in beiden Parteien, in der SPD und in der FDP, ein Flügel mit den Kommunisten sympathisiert und sich gelegentlich mit ihnen sogar solidarisiert. Willy Brandt und seine SPD-FDP-Regierung stehen also vor einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite soll das Verhältnis von DDR und Bundesrepublik normalisiert werden. Auf der anderen Seite haben viele SPD-Politiker, darunter Willy Brandt selbst, deutliche Vorbehalte gegen den Kommunismus. Verhandlungen mit Moskau und Ost-Berlin können aber nur dann erfolgreich sein, wenn Brandt auch Zugeständnisse macht. Zum Beispiel sagt er schließlich zu, keinen Verbotsantrag gegen die gerade neu gegründete Deutsche Kommunistische Partei DKP zu stellen. Auf der anderen Seite kreidet die konservative Oppositionspartei CDU jedes Zugeständnis als Beweis dafür an, die Regierung sei von Kommunisten unterwandert und schlägt dementsprechend Alarm. Es ist eine politisch unüberschaubare Gemengelage, in der der sogenannte Radikalenerlass von 1972 entsteht. Der Berliner Rechtswissenschaftler Professor Ulrich Battes beschreibt die damalige Situation mit drastischen Worten. Dieser radikalen Erlass war Ausfluss des deutschen Bürgerkriegs, des kalten deutschen Bürgerkriegs. Deutschland war geteilt, Ost und West. Man hatte sich im Zuge der neuen Ostpolitik darauf verständigt, was sehr zu begrüßen war, dass man hier nun versuchte, Wandel durch Annäherung zu schaffen. Und von sowjetischer Seite ist damals die Forderung aufgestellt worden, bitteschön, das KPD-Verbot, das muss revidiert werden. Daraufhin haben wir gesagt, also die deutsche Seite können wir nicht, sind wir gebunden. Und dann hat man die geniale Idee gehabt, nicht wahr? Man hat gesagt, ihr könnt ja eine neue Partei gründen, die darf aber nicht KPD heißen, sondern die muss dann DKP heißen, nicht? Das, also nur die Buchstaben vertauscht, das kommt ja öfters bei uns vor. Das hat man gemacht und dann kamen aber diese jungen Lehrerinnen und Lehrer, die DKP-Mitglieder waren, also Lehramtsstudenten waren und Kandidaten waren, und die wollte man dann nicht im Schuldienst haben. Das war der Punkt. Das, man hat also nach der Devise, wasch mir den Pelz, aber mach mir nicht satt, man wollte eben beides haben und das geht eben nicht. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, die deutsche Besonderheit gewesen. Juristisch ist der radikalen Erlass weiter umstritten. Das Bundesverfassungsgericht urteilt deshalb 1975, dass Anwerber auf den Staatsdienst nicht nur aufgrund der Mitgliedschaft einer bestimmten Partei oder Gruppierung abgelehnt werden. Vielmehr müsse die Verfassungstreue im Einzelfall überprüft werden. Die routinemäßig ablaufende Regelanfrage bei den Verfassungsschutzämtern wird damit zum bürokratischen Großprojekt. Bis heute ist der Kriterienkatalog nicht bekannt, nachdem Lehramtskandidaten und andere Personen bewertet wurden. Das Verfahren der Regelanfrage erscheint bis heute als mysteriöse Blackbox. Am Ende steht das Urteil: verfassungsfreundlich oder verfassungsfeindlich. Von 1972 bis zum Ende der 70er Jahre kommt es bundesweit zu 1,3 Millionen Regelanfragen bei den Behörden. Etwa 1000 Personen, vor allem Mitglieder der DKP und anderen linken Organisationen, wird eine Tätigkeit im Staatsdienst versagt. Unter den abgelehnten Bewerbern oder entlassenen Beamten finden sich nur sehr wenige Mitglieder der rechtsradikalen und weiter zugelassenen NPD. So wurden in Bayern zwischen 1973 und 1980 aus dem linken Spektrum 102 Bewerber abgelehnt, dagegen nur 2 aus dem rechten. Ein Trend, der in allen Bundesländern zu beobachten war. Über 1 Million Regelanfragen, 1000 aussortierte Bewerber. Bei einer Ablehnungsquote von etwa 1 Promille stellt sich durchaus die Frage, ob der radikalen Erlass ein wirklich effizientes Mittel war, um den Staat vor der Unterwanderung durch umstürzlerische Kräfte zu schützen. Ganz anders sieht es der damalige bayerische Finanzminister und spätere Ministerpräsident Max Streibel. Für ihn sind 1000 Lehrer mit offenbar radikalen Ansichten im Staatsdienst brandgefährlich. Die meisten Leute, die in diesem Bereich beanstandet wurden, kommen zum Beispiel aus dem Kultusbereich. Das sind die Lehrer. Nun, wir wissen, wie Lehrer einwirken können auf die Jugend. Die Diktaturen jeder Art machen das besonders deutlich. Die Erziehung der Jugend ist ein wichtiges Feld, auf dem die Grundlagen für das staatliche Leben von morgen gelegt werden oder auch zerstört werden. Und wenn wir heute bereits über 1000 extremistische Lehrer haben, dann muss ich sagen, sind das eigentlich in der Bundesrepublik 1000 zu viel. Es geht einfach nicht an, dass unsere Bürger diesen radikalen Parteien in Wahlen eine vernichtende Absage erteilen und dass sie dann hinnehmen müssen, dass extremistische Lehrer ihre Kinder unterrichten. Bis zum Ende der 70er Jahre schwindet die Akzeptanz in der Öffentlichkeit für die Gesinnungsprüfung durch die Verfassungsschutzbehörden. Ab Mitte der 70er Jahre kommt es in den Universitätsstädten zu Demonstrationen. In Berlin gehen bis zu 10.000 Menschen auf die Straße. Und an der dortigen Freien Universität streiken zeitweise die Studenten. Viele von ihnen haben den Mund mit einer Binde geknebelt, auf der das Wort Berufsverbot steht. Der damalige Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP hält den sogenannten radikalen Erlass schon während seiner Amtszeit für einen Fehler. Denn der Preis für das gesellschaftliche Klima der Bundesrepublik war ihm zu hoch. Der Preis war eine Entfremdung zwischen den Generationen. Ich möchte das wirklich so hart und deutlich sagen. Das heißt, eine große Zahl von jungen Menschen in Deutschland, die sich politisch betätigt haben und sehr aktiv beispielsweise an Demonstrationen teilgenommen haben, fühlten sich plötzlich beobachtet, registriert, mit der Folge, dass sie auch in ihren beruflichen Chancen eingeschränkt waren. Das heißt, der Verfassungsschutz wurde durch eine Vielzahl von Informationen, die er gespeichert hat, Zehntausende oder Hunderttausende von Informationen, herangezogen bei Einstellung in den öffentlichen Dienst als eine Behörde, die diese Informationen dann eingegeben hat in den Bewerbungsprozess, ohne dass der Beteiligte das mitbekam, ohne dass er dazu Stellung nehmen konnte und korrigieren konnte. Das heißt, wie ich damals immer gesagt habe, der Verfassungsschutz wurde zu einer Nebeneinstellungsbehörde für junge Leute, die in den öffentlichen Dienst als Lehrer beispielsweise gehen wollten. Und dies hat ein enormes Misstrauen ausgelöst, meines Erachtens zu Recht. Dieses Misstrauen und der Protest an den Universitäten führen schließlich dazu, dass immer mehr Länderregierungen zu Beginn der 80er Jahre die Regelanfrage beim Verfassungsschutz einstellen. Die Verfassungstreue von Bewerbern soll nun nur noch in begründeten Verdachtsfällen überprüft werden. Der Radikalenerlass verschwindet zu Beginn des neuen Jahrzehnts langsam aus der Regierungspraxis. Der Radikalenerlass ist wenig effektiv und passt schlichtweg nicht mehr in die Zeit, in der SPD und FDP die jungen Wähler davonzulaufen drohen. Und so verzichten zunächst die Bundesländer mit einer SPD-geführten Regierung auf die Regelanfrage bei Neueinstellungen in den Staatsdienst. Die unionsgeführten Bundesländer ziehen langsam nach. Als letztes Bundesland verzichtet Bayern im Jahr 1991 auf die Regelanfrage. Stattdessen müssen hier Bewerber für den Staatsdienst einen Fragebogen ausfüllen und versichern, dass sie beispielsweise keiner linksextremen Partei oder Organisation angehören. Der Radikalenerlass von 1972 lebt also bis heute fort. Sie hörten? Der Radikalenerlass von 1972, ein fast vergessenes Kapitel der BRD-Geschichte von Christian Schaff. Regie hatte Martin Trauner, gesprochen haben Katja Amberger und Herbert Schäfer. In der Technik war Helge Schwarz, in der Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.